1. Wir zeichnen auf. Sehr fein, danke. Bei Gelegenheit kannst du mir den Trick mal verraten. Da müsste theoretisch oben so ein wo es Zeichen, Mikro, also Stummzeichen schalten und Taubschalten, da ist so ein runder Knopf und das ist einfach drücken und aufnehmen. Jo, den habe ich da. Alles klar. Nee, ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist. Dann öffnet sich ein Fenster, kannst du Namen eingeben und dann Start drücken. Lädst du denn das irgendwo eigentlich hoch? Ich glaube, wir hatten da mal, abgesehen davon, das irgendwo in die Cloud zu laden, was wir früher immer gemacht haben, aber eine Alternative dazu hat man noch gar nicht gefunden, oder? Ja doch, der Michmo hat es jetzt irgendwo mal hochgeladen. Ich glaube ins Krähennest. Der hat auch mal den Link mit dazu gepackt. Dann frage ich ihn nochmal, wo genau und dann kriegen wir das auch hochgeladen. Das wäre cool, danke. Ja, letztes Protokoll. Ich glaube, da gab es nicht wirklich was. Ich habe es gerade aufgemacht und guck mal durch. Naja, zum Aufgabentracking kommen wir ja eh noch mal. Nee, muss ich dir recht geben, da ist nichts drin. Insofern können wir darüber auch beschließen. Also ich bin dafür, das letzte Protokoll so anzunehmen. Wie sieht es bei euch aus? Ich bin auch dafür. Dafür. Marcel, wir sind ungefähr gleich schnell, stelle ich fest. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Berichte. Andreas, machst du mal den Anfang? Jojo, wo bin ich denn? Also, nein, die letzte Laufvorsitzung, Schatzi-Mumble, Mails, ODIS, die Hauptversammlung Chemnitz und ich habe mir mal die hübschen Satzungsänderungsanträge, die uns finanziell betreffen, ein bisschen angeguckt und habe ein bisschen die Haushaltspläne grob für die nächsten Jahre durchgeguckt und es ist nicht lustig mehr. Aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Marcel, magst du weitermachen? Also ich war auch LAVO-Sitzung war beim Team LGS-Treffen am BRN ganz gut überstanden. Ich habe auch wieder ein bisschen Mitgliederverwaltung gemacht, Austritte ausgetragen, habe halt auch Mails abgearbeitet, die sich jetzt ziemlich gestaut haben und habe auch noch ein bisschen hier in Dresden für Cannabis und Vogelfutterwerbung gemacht, ein bisschen Sachen eingetütet und ja, das war's von mir. Okay, bei mir, naja, den üblichen Routinekram, außerdem Baumwollbaum in Chemnitz am vorvergangenen Wochenende. Dann die Vogelfutterbestellungen, die sind übrigens heute angekommen, beide, also sowohl die Aufkleber als auch die Flyer. Müssen wir mal gucken, wie wir die möglichst schnell nach Dresden kriegen. Dann war ja am Samstag die Hauptversammlung in Chemnitz und am Sonntag habe ich noch einen Vortrag gehalten zur Überwachung. Jo, damit wären wir da auch schon durch und kämen zum Aufgabentracking. Naja, bei Michbo können wir erstmal drüber springen. Bei mir, naja, die Inventarlisten sind immer noch offen. Was die Stadträte angeht, ich habe mit einzelnen Leuten mal gesprochen. Aber mir fehlt noch so ein bisschen der Ansatz, also speziell auch aus Dresden, wie wir tatsächlich effektiv von der Landesebene dafür sorgen können, dass die unterstützt werden. Weil in Dresden sehe ich eigentlich hauptsächlich, dass die jemanden haben müssten, der ihnen quasi bei dem Papierkram hilft, aber bezahlte Kräfte oder so können wir nicht leisten. Ja, ich denke, ja, also helfen ist halt immer so die Sache. Also es ist halt immer, wenn wir halt AGs hätten, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen oder Menschen, wie auch immer, dann wäre das halt schon mal ein guter Anfang für alle. Aber jetzt, ich weiß auch nicht, wie wir direkt als Landesvorstand halt direkt hätte helfen können. Eher, dass wir halt anderen Menschen ermutigen, halt sich wieder für Themen zu interessieren und halt als Ansprechpartner zu dienen. Ich denke, das ist halt vielleicht sowas, was von uns, unserer Seite aus gemacht werden kann. Ansonsten, fehlen mir da auch halt wirklich halt Ideen, da geht's mir wie dir. Also Toni hat sich dahingehend geäußert, dass er relativ froh ist, dass wir ein bisschen Wirbel machen, auch als Kreisverband, weil dadurch wieder ein Auge auf die Piraten fällt und er dann tatsächlich auch bei anderen Themen einfach zu mehr Dingen gefragt wird, weil man auch bei der Presse gemerkt hat, die Piraten sind ja noch da in Chemnitz. Vielleicht ist das ein Weg, den man auch versuchen kann, auf dem Land irgendwie reinzukriegen. Ich habe den Eindruck, dass das in Meißen ganz gut funktioniert, aber aus Görlitz höre ich wenig, aus Dresden höre ich wenig und von Lilly eigentlich auch. Also vielleicht ist das auch immer nur so Lokalpresse, die ich gar nicht mitkriege, aber ich weiß es nicht. Ich meine, was wir vom Land auf jeden Fall machen können und sollten, ist halt halt auch auf unseren Kanälen, sei es halt Blog oder auch durchaus mal eine Pressemitteilung halt auch mal halt von unserer Landesstruktur sozusagen zu verschicken. Das könnte man auf jeden Fall machen. Ich habe mir eigentlich auch mal vorgenommen, auf der Website, auf dem Blog halt auch immer halt regelmäßig halt das von den Stadträten halt auch zu packen. Sowas könnte man auf jeden Fall halt durchaus in Betracht ziehen, dass man halt unsere Reichweite auch halt ein bisschen dafür nutzt, um halt denen halt ein bisschen mehr Reichweite zu geben. Keine Ahnung. Das hat Michmo ja auch schon mal gesagt, dass wir vielleicht auch dazu anregen sollten, mehr Themen von den Kreisen tatsächlich Richtung SGÖ auf Landesebene zu schieben, damit die, also die Kreise produzieren ja schon relativ viel Content. Ich habe dasselbe übrigens auch von der Bundesebene gehört, die auch gesagt haben, hey, ihr macht in Sachsen manchmal so coole Sachen, schickt die bitte doch mit an den Bund in CC, damit wir die dort auch weiter bearbeiten und auch veröffentlichen können. Das muss ja nicht mal sein, dass der Artikel neu ist, aber der kann ja durchaus auch auf der Kreiswebseite oder Fraktionswebseite, auf einer Piratenlandeswebseite und irgendwo beim Bund auftauchen. Das schadet ja eigentlich nicht, im Gegenteil. Na ja, genau, halt sowas. Oder halt bei Facebook halt dann genau das Gleiche. Sowas meine ich halt in der Art. So, da könnten, das wäre vielleicht auch so ein guter Ansatz, an denen wir halt, wo wir halt was machen können. Also das war auch das, was bei mir hinter diesem Punkt gegebenenfalls Unterstützung Presse hauptsächlich hinten dran steht. Ansonsten kann ich auch nochmal anbieten, Lektorat oder sowas kann ich unter Umständen machen. Vor allem, wenn für so einen Artikel ein bisschen Zeit ist und ich das nicht irgendwie innerhalb von einer halben Stunde tagsüber machen muss. Dabei bin ich ganz gut, denke ich. Mit denk dir neue Sachen aus, habe ich eher Probleme, glaube ich. Ja, weiterhin ist bei mir noch offen das Modflag von dieser Mailingliste. Das gucke ich gleich nachher nochmal, sonst geht das schon wieder unter. Und was den Termin mit dem Sir angeht, in dem Doodle haben noch nicht alle abgestimmt und wenn ich es recht weiß, unter anderem ihr beide noch nicht. Jo, ich habe es unten auch, ich habe schon abgestimmt und unten habe ich es auch nochmal auf Top bei Sonstiges mit reingemacht, den Link. Okay. Ja, Dietpunk, das Schreiben für die Bank liegt immer noch hier, das werde ich am besten auch klar eintüten, sonst geht das auch wieder verloren. Und hat er sich bei dir gemeldet, Anru, wegen der Abrechnung des übrigen Geldes der Brüsselfahrt? Nö, hat er nicht. Ja, schieb's mal bitte ein und schick's mal bitte gleich weg morgen am besten. Ja, ich, wie gesagt, ich muss es jetzt gleich machen, sonst ist es wieder. Es liegt hier auf dem Tisch direkt vor mir. Da liegt es aber auch schon ein paar Tage zugegebenermaßen. Tja, Marcel. Ja, das mit den Fixen der Mitgliederdatenbank, das macht auch im Bund jetzt ganz schön bald. Ich habe auch noch unten eine Mail geschrieben halt mit einer Zusammenfassung von den ganzen Verwaltungsfu, der halt in den letzten Treffen und Veranstaltungen halt so stattgefunden hat. Genau, und mit dem Beauftragen von den Zugängen, da habe ich jetzt mal weitere Tickets eröffnet und muss halt gucken, was die Bundes-IT halt macht. Es geht halt um noch einen Menschen, dem ein CRN-Zugang, nee, den hat er, ihm fehlt der VPN-Tunnel und das ganze Quatsch darum. Ja, mal gucken, da bin ich weiter dran. Ich überlege gerade, wer für diesen VPN-Gedöns, ich glaube, das macht Sven selber, oder? Nee, das macht der Boris. Ah, okay, der dürfte im Moment ein bisschen überlastet sein. Ja, also vom Sven hat er alles bekommen, also vom Sven kriegt er CRM und sowas alles und vom Boris dann den VPN. Aber ich habe jetzt nochmal ein Ticket eröffnet und mal gucken. Ich muss eh die Tage nochmal mit Boris telefonieren. Ich werde nochmal darauf hinweisen, dass da noch andere Sachen aus dem Landesverband offen sind. Na, danke dir. Gut, Andreas. Ja. Magst du was zu deinen zwei Punkten sagen, die da stehen? Na gut, das mit der Abrechnung Brüsselfahrt, wie gesagt, da brauche ich erstmal den Flo. Den Rebe haben wir jetzt intern soweit durchgeprüft. Ich warte halt bloß noch drauf, dass ich muss für das eine verbuchen, was Loda nur sagt. Und ja, Görlitz müsste jetzt ihre Salbenbestätigung eigentlich auch schon beim Wirtschaftsprüfer haben. Marcel, kam bei uns irgendwas an von unseren Banken? Irgendwelche Briefe für mich? Ich habe da heute jetzt geguckt, auch in deinem Fach, da war jetzt nichts dabei. Ich kann nochmal im Stahlschrank, ich kann gucken morgen nochmal im Stahlschrank, ob da mich mal was weggeschlossen hat. Aber jetzt so, nee, nicht wirklich, glaube ich. Wir kriegen ja eh bloß die Kopien zugeschickt. Die Originale gehen eh zu den Wirtschaftsprüfern von den Banken. Aber dann, wenn die bei uns sind, dann wissen wir halt, dass die in Hamburg oben sind. Nö, ansonsten, wie gesagt, das ist eigentlich so gut wie durch. Na gut. So viel zu Tätigkeitsberichten und Aufgabentracking. Damit ist es jetzt 21.12 Uhr und wir kommen zu den Anträgen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir keine Umlaufbeschlüsse, richtig? Korrekt. Dann zu den Anträgen. Ausschreibung der nächsten LMV. Da hatten wir ja in der letzten Fusi drüber gesprochen, dass Marcel da einen Text zusammenschreiben wollte, einen Ausschreibungstext, über den wir heute beschließen. Hast du den irgendwo in einem eigenen Pad oder hast du jetzt nur die Stichpunkte, die hier drin stehen? Jetzt im Prinzip, also so hatten wir den letzten Parteitag in Görlitz auch rausgeschrieben. Deswegen habe ich es einfach halt Copy-Paste gemacht. Ich kann ja, wenn ich die Ausschreibung dann halt mache, halt noch dann halt einen Text dazu schreiben. Aber es ist halt erstmal so, dass wir uns vielleicht erst schon mal einigen wegen Termine und Geld und wie auch immer. Aber wie gesagt, so stand es auf der Vorstandsseite als Ausschreibung für Görlitz auch. Naja, wenn man das natürlich, also wir haben hier einiges drinstehen, was ich sehr wünschenswert finde, was aber vielleicht die eine oder andere Location nicht mag. Sowas wie Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken oder zum Beispiel auch Zugverfügbarkeiten mit Uhrzeiten drin. Natürlich, ich möchte das schon so haben, aber wenn eins von den Sachen zum Beispiel jetzt das einzige Ausschlusskriterium wäre, frage ich mich, ob das da nicht zu hart formuliert ist oder wie wollen wir damit umgehen? Ja, wir können ja auch halt das Muss-Kriterien, Soll-Kriterien halt, wir können ja auch einfach halt das anders nennen, dass wir einfach halt sagen, schöne Kriterien, ach, keine Ahnung, jetzt fehlt mir dann eine Formulierung, dass wir einfach halt denn, dass wir den Soll- und Muss-Kriterien wegmachen und einfach nur das als Stichpunkte irgendwie halt benutzen, keine Ahnung. Ja, kannst halt wäre wünschenswert hinten dran schreiben oder so. Waren wir uns einig, dass wir 2 Tage machen wollen? Ja, wahrscheinlich, oder? Nee, darüber haben wir zum Beispiel auch noch nicht geredet, ob wir 2 Tage oder halt 1 Tag machen wollen. Ist halt die Frage, ja, wie viel Programm wir machen wollen oder nicht machen wollen. Ist auch die Frage, was unser Schatzmeister dazu sagt. Wir haben für 2 Tage, hatte ich eigentlich eingeplant. Es ist jetzt wirklich die Frage, brauchen wir 2 Tage? Naja, ich meine, 1 Tag geht mehr oder weniger komplett für die Wahlen drauf, oder? Denke ich schon. Also wenn wir überhaupt irgendwas anderes machen wollen, brauchen wir den 2. Tag halt. Und ganz ehrlich, ich sehe zum Beispiel den Punkt SMV, der da durchaus auf der Tagesordnung stehen könnte. Und wenn wir dafür einen eigenen Tag hätten, wäre das in dem Fall sicher nicht verkehrt. Ja, stimme ich dir zu. Also ich rechne halt mal damit, dass wir bis dahin eine Antwort von der Aufsichtsbehörde haben, die wir ja anscheinend noch nicht haben, zumindest weiß ich von nicht. Und da müssen wir ja in irgendeiner Form drauf reagieren und das wird sehr wahrscheinlich Satzungsänderungen notwendig machen und ich befürchte halt, dass es dazu Diskussionsbedarf geben wird und das lässt sich sicher ganz gut vor Ort auf so einer Veranstaltung erledigen. Ja, da gebe ich auch recht. Ich wäre auch auf jeden Fall für 2 Tage. Tja, da ist dann noch die Frage, wo. Also wir machen es jetzt erstmal mit Ausschreibung. Steht da irgendwas mit, bis wann die Ausschreibung laufen soll? Auch das ist halt im Prinzip noch offen. Wir haben ja gesagt, dass wir vielleicht ein bisschen länger halt ausschreiben. Ja, keine Ahnung, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Ist halt die Frage, dass wir uns halt vielleicht auch auf einen Termin einigen, weil da müssen wir wiederum 6 Wochen vorher einladen, dass wir erstmal halt gucken, welche Terminmöglichkeiten oder in welchen Zeitraum wir überhaupt anvisieren, wo die sich bewerben sollen oder ja. Dann lasst uns das doch mal machen, bevor wir über diesen Antrag abstimmen. Deswegen habe ich dann in den Antragstext so ganz viele X auch mit reingemacht, dass wir sozusagen jetzt im Zuge der Antragstellung halt darüber diskutieren können. Also ich habe unten die Wochenenden gemacht, wo dann halt wir 1 Jahr im Amt ungefähr wären. Wir wurden ja am 1. und 2. November gewählt. Laut Satzung ist Kalenderjahr, aber ich würde vielleicht nicht weiter in den November reingehen, weil wegen Fahren und Eis und Schnee und weiß ich nicht vielleicht. Ja, das waren halt so jetzt die um drum halt das halt um die 365 Tage sozusagen rum sind. So, Herbstferien sind vom 10. Oktober, das ist der Freitag oder Samstag, bis zum 25. Das ist der letzte Sonntag in den Ferien. Wäre halt auch sehr cool, wenn wir da rausbleiben könnten. Offensichtlich fällt der Reformationstag 2015 auf ein Wochenende, ja? Na, auf den Samstag, okay. Das heißt, wir hätten da einen Samstag, wo die Geschäfte zu sind? Was ist das, der 31.? 31. Oktober, ja. Ist kein prinzipieller Hinderungsgrund. Ist halt so, dass dann auch samstags niemand irgendwo in einem Supermarkt was einkaufen kann. Ja, das ist ein guter Hinweis, ja. Wobei, was Ferien angeht, würde ich das Wochenende mitten in den Ferien, sprich 17., 18., 10. kritischer sehen als das am Ende der Ferien, 24., 25. Und du scheinst ja die Satzung nochmal gelesen zu haben in dem Punkt, weil ich habe sie jetzt auswendig nicht parat. So ganz rein prinzipiell hätten wir Zeit bis Ende des Kalenderjahres, ja? Genau, also steht ja drin, dass landeswirkliche Versammlung halt einmal im Kalenderjahr einen neuen Vorstand wählt. Okay. Ja, aber ich halt dachte halt, ich weiß halt nicht, wie weit wir halt wegen halt, wenn wir dann halt jetzt irgendwie, ist halt die Frage halt, wo Bewerbungen herkommen, wo wir uns halt denn alle treffen wollen. Aber wenn man halt vielleicht doch irgendwie ein bisschen fahren muss, wegen halt Schnee und Eis, keine Ahnung, das weiß ich halt nicht. Aber wir können natürlich auch halt dann sagen halt, wir nehmen die 4 November-Wochenenden machen, es ist halt auch die Frage halt, was halt auch ein bisschen doof ist, halt, ob es vielleicht auch noch einen Bundesparteitag geben wird, dann wäre da die Frage auch, wann der vielleicht ist. Ja, ist halt schwierig. Also das würde ich fast ausschließen, allein aufgrund der damit verbundenen Kosten. Sie werden alles tun, um es zu vermeiden. Aber wie wäre es denn, wenn wir in die Ausschreibung die Termine nach dem 18.10. reinschreiben und erstmal 4 Termine, also quasi vom 24., 25. bis zum 14., 15., also so wie du es hier aufgeführt hast, und dazu schreiben, dass auch, also dass das der präferierte Zeitraum ist. Wie sieht es denn mit den Wochenenden vor den Ferien aus? Fände ich jetzt arg früh, das ist ja dann schon Anfang Oktober. Weil dann wird es tatsächlich knapp mit Ausschreibungszeitraum und Einladungszeitraum, weil wenn wir 6 Wochen ausschreiben, 6 Wochen Ladungszeitraum, dann sind 3 Monate rum. Okay. Und eigentlich hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, dass wir die Ausschreibung laufen lassen, zum Beispiel bis Ende August oder so. Das wären dann sogar 8 Wochen. Ja, genau, haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen länger laufen lassen. Genau, Ende August, 31.8. könnte man nehmen. Und dann wäre auf jeden Fall auch noch genügend Zeit, um die 6 Wochen Frist zu wahren. Die andere Sache ist vielleicht, es dann doch nur bis Mitte August gehen zu lassen, damit wir nochmal 2 Wochen haben, falls keine Ausschreibungen eingehen oder keine mit denen, die irgendwie geeignet sind, dass wir dann selber nochmal suchen können. Weil wenn wir erst, eigentlich könnten wir ja nicht suchen, bevor die Ausschreibungszeiträume rum sind, oder? Das stimmt. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite sehen wir ja, was reinkommt, und können da dementsprechend auch schon durchaus beraten. Ja, das jetzt stimmt halt, wenn dann halt nichts reinkommt, dann müssten wir dann uns halt kümmern halt. Wir könnten dann halt höchstens halt dann sagen, dass wir halt dann halt noch weiter nach in November reingehen. Oder wir müssen im Ausschreibungszeitraum selber gucken, sodass wir quasi selbst Ausschreibungen beisteuern. Das wäre dann auch noch eine Alternative. Es geht natürlich auch, dass wir so eine Art halt Backup haben, ja, und uns an der Ausschreibung beteiligen. Also ich fand ja einen längeren Ausschreibungszeitraum beim letzten Mal tatsächlich charmant, aber wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, finde ich, Piraten zeitlich ein bisschen unter Druck zu setzen, hat manchmal Erfolg. Ich hätte halt auch das mit dem möglichen Termine sind tatsächlich etwas anders formuliert, Marcel, weil du das jetzt schon ausgefüllt hast. Du kannst gerne umformulieren. Also, und ich habe gerade geguckt, halt bis zum 10. August wären es 6 Wochen. Und dann hätten wir theoretisch auch wieder eine Vorstandssitzung. 6 Wochen bis wann? Bis Anfang Oktober, oder was? Nee, wenn wir 6 Wochen Ausschreibung machen, dann wäre das bis zum 10. August. Ach so, ja, okay. Dann hätten wir sozusagen Mitte August und 6 Wochen wäre die Ausschreibung. Ja. Und wenn das Wochenende der 24. halt anvisiert werden soll, dann müssten wir allerspätestens am 12. September dann halt die Einladung rausschicken. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wirklich halt bis 10. August, dann hätten wir noch fast einen knappen Monat, um dann halt selber nochmal tätig zu werden. Ja. Hört sich nach einer sinnvollen Terminkette an für mich. Was sagst du, Andreas? Jo, können wir so machen. Guck mal oben, Marcel, ich habe hier von 140 bis 144 noch 3 Kleinigkeiten geändert. Was sagst du dazu? Jo, passt. Gut, von mir aus können wir dann darüber abstimmen. Sieht ja nicht so aus, als ob mich mal noch käme. Nee, ich glaube, wir bleiben heute unter uns. Also ich bin dafür. Nee, wobei wir müssen noch, Andro muss noch ein maximales Budget für die Saalmiete steht jetzt hier drin, also sozusagen wie teuer die Saalmiete sein darf maximal. Das steht noch hier als XXX drin. Also ich hätte das mit der Kinderbetreuung, das finde ich zwar auch sehr schön, aber bisher haben wir das noch nie gebraucht, glaube ich. Oder höchstens einmal bei irgendeiner ziemlich gut besuchten AV oder so. Wenn man das nicht auch als optional deklariert. Okay, einverstanden. Ja, ich hatte gerade überlegt, das könnte man vielleicht auch gleich so machen. Na klar, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Okay, wir hatten das letzte Mal gesagt, um die 500 Euro für den in Görlitz. So, und wir sollten, da waren es dann halt mit den Stühlen, die sie extra besorgen müssen. Ich würde sagen, das hängen wir auch mal wieder als die wirklich alleroberste Grenze an. Also es wäre schön, wenn man drunter bleibt, aber halt, wie gesagt, wenn du halt einen Raum hast, wo du noch Stühle extra kaufen, mieten musst und so weiter, also und wir kriegen halt nur ein Angebot rein, dann können wir es schlecht nicht nehmen, weil es halt gerade mal 100 Euro zu teuer ist. Also ich würde diese 500 Euro vom letzten Jahr wieder reinsetzen. Waren das 500 Euro für Saalmiete oder für die ganze Veranstaltung? Das war nur für Saalmiete gedacht. Gut. Dann wäre ich jetzt so erstmal damit zufrieden. Zumindest fehlt mir nichts Offensichtliches mehr. Ja, ich würde auch sagen, das passt so, die Termine sind alle so drinne. Ja, ich bin dafür. Ich auch. Jo, dafür. Ja, na gut. Warten? Nee, passt so. Passt schon so. Wir müssten das Protokoll zur Not auch noch in der letzten Sitzung, in der nächsten Sitzung beschließen, aber du kannst auch noch irgendwie was sagen. Ich habe mal noch den Ausschreibungszeitraum bei Zusatzinfos ergänzt. Ich schicke das dann, ich schreibe morgen noch einen kleinen Text dazu und dann schicke ich das über die Mailingliste und Haus wieder auf die Ankündigung und auf den Vorstandsblog. Ich sehe gerade, das steht da schon im Antrag drin. Vergiss es, was ich da reingeschrieben habe. Und ja, danke. Achso, ja gut, okay. Manchmal hält doppelt besser. Ja, Korax, die Villa wäre ein geeigneter Ort. Ich weiß nicht, wie das mit der Größe ist, aber theoretisch käme sogar die Jugendherberge in Chemnitz wieder in Betracht, oder? Also in Görlitz waren wir 54 Leute. Ja, die kriegen wir. Also oben der Saal, große Saal, der Saal ist ein bisschen knapp, Ralf, in der Villa. Unten der reicht, aber der wäre auch im Budget drin, voll bestuhlt, theoretisch. Ja, warten wir mal ab, was da so kommt. Vielleicht haben wir die Lumpis oder irgendjemand noch andere Ideen oder Lust, irgendwas zu tun. Eben. Gut, dann zum nächsten. Das war der einzige Beschluss heute, ja? Der einzige Antrag vielmehr. Dann stelle ich fest, es ist 21.32 Uhr. SMV gab es nichts, das hast du schon aktualisiert in Zeile 190, Marcel, oder? Ja, genau, es gab zwar letztes Mal eine Initiative, die wurde dann halt wieder zurückgezogen und da läuft auch im Moment, glaube ich, nichts. Gut, dann Kalenderkontrolle. Chemnitzer Termine scheinen ja drin zu sein. Zumindest kenne ich jetzt keinen, der hier bis Mitte Juli nicht drin steht. Ich bediene mich immer von Google und das Google ist ja auch auf Sachsen halt sozusagen eingebunden und von daher nur ganz, wenn jetzt vor ein paar Tagen, vor zwei, drei Tagen was eingetragen würde, dann hätte ich es glaube ich nicht erwischt, aber ansonsten klappt es ganz gut mit den Google-Dingen. Gut. Wenn keiner was zum Kalender zu ergänzen hat, dann was gibt es denn außer Piratiges, außer Pegida, Legida, Cegida? Ne, Cegida macht Sommerpause und sonstigen Dingen? Ja, also nicht, dass ich wüsste. Jetzt so direkt. Ansonsten stehen halt auch immer noch ein paar mehr Termine auf der Sachsenseite. Also ich habe auch den Link, da ist ja noch einmal drauf, weil da habe ich ja halt ein paar mehr noch Google-Kalender drin, wo dann auch vielleicht ein bisschen was außer Piratiges drin ist. Ja, dann. Offene Baustellen, auch nichts. Ja, Vogelfutter. Aber das haben wir ja nochmal extra. Nee, das haben wir doch nicht extra. Aber können wir ja aufnehmen. Wir können das auch einfach hier in Zeile 228 abfrühstücken. Sagt mal, kriegt man eigentlich diese hässliche Skype-Zeug da raus aus dem Protokoll oder aus dem Pad? Das hässliche Skype-Zeug? Was meinst du? Habe ich das nur drin im Pad oder habt ihr das auch drin? Bei einigen Datums habe ich im Endeffekt, sagt mir Skype, oder sehe ich hier, wandelt es das in Skype-Telefonnummern um? Hä? Okay, nee. Dann habe ich das bloß drin. Dann ist es mein hässliches Skype. Bist du mit Skype in dem Pad drin oder hä? Nein, ich habe Skype drauf und zum Beispiel der 2.7.15 habe ich davor das hübsche Logo von Skype und dann ist das ein Link bis zu der 15 von 15 Uhr. Wenn ich da drauf drücke, will der das als Telefonnummer nehmen zum Bleistift. Ich glaube, das ist ein lokales Problem bei dir. Okay. Nee, gut, das ist mal, dass ich das jetzt mal weiß. Dann muss ich den mal nicht treten. Gut, offene Baustelle Vogelfutter. Was gibt's denn zu der Aktion in Dresden im Moment zu sagen, Marcel? Na, ja, also es gibt ja die Bestellungen halt für den Tee, die gehen halt sozusagen raus. Hat jetzt auch ja nicht mal angefangen, genauso für die Samen. Haben jetzt hier auch ein bisschen so Flyer verteilt. Und wir haben ja jetzt hier noch parallel den Cannabis Social Club, den wir hier als Petition sozusagen bewerben. Und da sind jetzt 10.000 Postkarten, die jetzt im Briefkasten landen, um halt Unterschriften zusammenzubekommen. Und ja. Okay. Von den Aufklebern und den Flyern, die ich jetzt heute gekriegt habe, wurde beides heute geliefert. Wie viele davon sollen nach Dresden? Ich hätte gesagt 3.000 Aufkleber und 10.000 oder 12.000 von den Flyern. Ja, wir können ja, also genau, halt irgendwie halt so 50-50 in die Richtung halt, dann verteilen wir noch ein bisschen was für Meißen und für Görlitz, wenn die was haben wollen und ihr könnt ja gucken, was um und Chemnitz vielleicht noch jemand einen Abnehmer hat und ja. Ich würde es mal nach Richtung Leipzig anbieten, das kann ich problemlos verteilen. Die Frage ist nur, wie kriege ich das Zeug am schnellsten und am günstigsten nach Dresden? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, lass mich mal kurz nochmal überlegen. Ich würde es jetzt ungern nochmal mit der Post schicken, weil gerade die Flyer wiegen halt ein bisschen was. Ich habe aber auch nicht zwingend einen Termin in Dresden in nächster Zeit. Kann man den nicht mal anquatschen? Ansonsten gucke ich gerade, was ich die nächsten Wochenenden nur mache. Ich gucke gerade mal das nächste Wochenende. Ich will jetzt eigentlich nie wochenlang warten. Also das sollte schon die Woche irgendwie funktionieren. Und wenn das halt nicht anders geht, dann schicke ich es halt mit UPS oder so. Oder fahre halt schnell rüber. Ich meine, das kostet mich 2,5 Stunden oder so. Ich quatsche mit dem Mischmo und kriegst morgen im Laufe des Tages Bescheid. Alles klar, danke. Mike, waren da ordentliche Rechnungen dabei? Die Rechnungen habe ich dir, glaube ich, schon als PDFs oder so geschickt. Ich muss mal in die Pakete gucken, ich glaube nicht. Also von Flyer Alarm auf jeden Fall nicht. Und ich weiß nicht, warum du von bei dieser Druckerei immer so hässliche Rechnungen bekommst. Und Piro, wo die diese drei Flyer bestellt hat für die Tüten, hat mir da wunderschöne Rechnungen geschickt und keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht habe ich einfach nur den entsprechenden Link zum Runterziehen des wohlformatierten Dokumentes übersehen. Aber ich habe bei Die Druckerei einen Account. Insofern kann ich mich da einloggen und kann mal gucken, was ich da sonst noch so finde, beziehungsweise per Mail gekriegt habe. Ich habe Mails von denen gekriegt. Vielleicht war da irgendwo ein Anhang dran, den ich übersehen habe. Vielleicht dann eher wahrscheinlich in der im Account. Und wenn ihr einen Flyer-Alarm-Account habt, dann müsstest du da drin auch eine ordentliche Rechnung kriegen. Ich habe keinen Flyer-Alarm-Account, dort habe ich als Gast bestellt. Weil du hast bloß die E-Mail weitergeleitet mit den Zahlungsdingern drin. Ja, das kann sein. Ich guck nochmal. Nimm ich mir als To-Do mit. Ich schreib's gleich mal oben rein. Robert sagte wohl gerade, dass er am Samstag in Dresden sei. Wenn also Michmo die Tage nicht zufällig an Chemnitz vorbeikommt, dann würden die Sachen spätestens am Samstag auf diesem Wege nach Dresden gelangen können, nehme ich jetzt mal an. Gut, das klingt auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ich quatsche mal mit Michmo, ob es vorher noch klappt. Ansonsten würde dann halt dann vielleicht diese Option anfallen. Aber wie gesagt, du hörst auf jeden Fall morgen nochmal von mir. Gut. Ja, Berichte aus den Kreisen. Dresden-Neustadt. Und Dresden. Ja, wir haben jetzt die BN überstanden und haben jetzt noch halt Wahlkampf-Endspurt, wo jetzt sozusagen alle Reserven reingepackt werden. Jetzt am Sonntag ist ja dann zweiter Wahlgang. jetzt noch 6 Tage Vollgas geben und dann schauen wir mal, wie es hier in Dresden weitergeht. Und ansonsten haben wir hier noch einen Open Data Antrag, Whistleblower-Stelle, die wir halt noch bearbeiten und halt, wie gesagt, das bisschen, also im Prinzip halt die Vogelfutterkampagne von Sachsen und auf der Welle so ein bisschen die Cannabis Social Club Kampagne, Petition, genau, ja. Ja, aus Bautzen weiß keiner was. Chemnitz, naja, Vogelfutteraktionen betreiben wir ein bisschen weiter, haben diese Webseite ein bisschen mit Content versehen, das muss man noch ein bisschen ausbauen. CSD mit organisiert und betrieben, Baumwollbaum am 20.06. Und dann gab es am Samstag die Hauptversammlung in Chemnitz mit einer Vorstandswahl, wo wir einen neuen Vorstand gewählt haben. Ich bin jetzt nicht mehr Kreisvorsitzender, bin gar nicht mehr im Vorstand, weil ich vorhabe, zum neuen Landesvorstand wieder anzutreten. Ja. Ansonsten Erzgebirge, Görlitz, Leipzig, Meißen, Mittelsachsen, Leipziger Umland, da sehe ich überall nichts Neues. Ich nehme an, von euch weiß auch keiner was, oder? Nee, also wenn ich was anrufe. Ach ja, die Soli-Demo mit dem Heute-Beitrag in Meißen natürlich, die habe ich vergessen, sorry. Also, Korax hat was reingeschrieben bei Sonstiges. Flüchtlinge, Freifunk, da gibt es ja schon Bestrebungen. Ich habe jetzt diesen Tweet nicht gelesen, aber das Thema sagt man ja generell was. Ich weiß, dass Neutrino versucht hat, sich in Chemnitz des Themas anzunehmen. Das scheint nicht so ganz einfach zu sein. Also mit ein paar Freifunkroutern dorthin stellen ist es halt nicht getan, weil irgendwo muss halt auch mal Internet aus der Wand fallen, weil das zu weit ab vom Schuss ist, zumindest in Chemnitz, um sich mit anderen Routern zu vermeschen. Ich weiß, dass Michmo da auch Kennung aufgenommen hatte, landesweit, aber ich kenne jetzt nicht den genauen Stand. Marcel, weißt du zufällig was drüber? Meines Wissens nach wurden schon Freifunkrouter weitergegeben. Der Michmo war da dran oder ist immerhin noch dran. Und ja, wie gesagt, ich glaube halt an 1, 2 Unterkünfte wurden sogar Freifunkrouter gegeben. Ich glaube in Dresden und in Meißen. Aber was du sagtest, halt der Michmo, der macht das halt landesweit und hat da auch irgendwie halt viele angeschrieben und hat das angeboten. Ich glaube, Neutrino hatte irgendeinen Antrag an die Stadt gestellt, sagt mir Piro gerade, der wohl sogar genehmigt wurde, aber da weiß ich jetzt gerade nichts Konkretes drüber. Aber auf jeden Fall ist das in Sachsen bereits ein Thema, Brax, und das läuft schon irgendwie. Ja, da hat Koas recht, wir sollten drüber reden. Was soll ich jetzt damit machen? Soll ich das mal als offenen Punkt ins Aufgabentracking von Mischmo schreiben, wegen SGÖ, oder wie gehen wir damit um? Ja, mach das mal. Das ist eine gute Idee. Gut, damit kämen wir zu diesem Verwaltungskram. Ich weiß nicht, also du hast das jetzt alles hier reingepastet. Ich habe deine Mail zu großen Teilen gestern schon gelesen. Marcel, ich weiß nicht, ist es sinnvoll, dass das hier drin steht? Ja, vielleicht schon, damit man es nachlesen kann später mal. Ja, und beide Treffen waren ja auch alles öffentlich. Also ich erzähle jetzt sozusagen halt kein Geheimnis. Nee, nicht wegen... dass das keiner erfahren darf, sondern wegen, es ist halt in dem Pad einfach schweinegroß. Ja, ich weiß, aber deswegen habe ich versucht, das Wiki ein bisschen schöner zu machen. Ja, ich habe es halt einfach nur halt als ja, Transparenz, wie auch immer man das bezeichnen will, dass halt auch jeder Bescheid weiß, was halt so gerade halt auf Bundesebene in der Mitgliederverwaltung halt so los ist, weil ja nicht jeder die Verwaltungsliste lesen darf. Ja, ist schon okay, wahrscheinlich. Dann erzähl mal. Ja, also kann ja einfach nur von oben nach unten kurz halt im Prinzip halt durchgehen. Ich war bei Verwaltungstreffen und jetzt Marina Sachsen und habe einfach halt ein To-Do von mir, allen Verwaltungspiraten einfach mal Bescheid zu geben, was ich halt mit dieser Mail an alle Vorstandsverteiler halt gemacht habe, dass sozusagen alle mal Bescheid wissen, was halt so gerade so los ist. Was vorhin schon Thema war, mit der Datenbank passiert halt gerade im Moment ziemlich viel. Dass halt Fehler ausgereizt werden, Automatismen werden eingesetzt, auch halt das Mahnsystem, was automatisch läuft, die sind da in Sachsen da auch ein Beta-Tester, Umzüge, Gliederungswechsel und alles mögliche, da werden halt Automatismen jetzt eingeführt und gemacht, dass das alles halt für die Verwaltung ein bisschen einfacher geht. In diesem Zuge ist auch im Prinzip eine SG-Mitgliederverwaltung geplant oder ist schon im Prinzip am Arbeiten, dass dort halt auf Bundesebene Mitgliederverwaltung gemacht wird und irgendwann vielleicht dort ein kleines Team entsteht, was auch für LVs oder KVs halt auch Mitgliederverwaltung machen kann, dass einfach halt Menschen entlastet werden oder halt Ressourcen halt optimal genutzt werden, weil wenn da halt im Bund wesentlich halt 15, 20 Leute sind, die halt gerne CRM machen, dann sollen die das halt gerne tun und dann haben andere Menschen mehr Freizeit oder mehr Zeit für was anderes. Durchaus halt vielleicht ganz sinnvoll. Genau, dann habe ich einfach nochmal was gepostet von der Verwaltungsliste, was sozusagen halt da gerade halt so ist, dass einfach, da sind diese Automatismen halt sozusagen halt so ein bisschen halt erklärt, was denn halt so alles passiert. Genau, für ein zweites Verwaltungstreffen wird es halt auch geben. Mitgliedsausweise, da ist halt auch halt, geht an die Leute mit CRM-Zugang, wenn irgendjemand keinen Mitgliedsausweis hat, dann einfach nur ein aktuelles Datum reinschreiben, dann kriegt halt der Mensch, der halt druckt, halt sozusagen Bescheid und dann geht der Mitgliedsausweis auf die Reisen, der landet in der LGS und ich verschicke die dann oder die finden dann ihren Weg. Genau, was haben wir hier genau? Ordnungsmaßnahmen war halt nochmal so ein Thema, da haben wir auch beim Verwaltungstreffen bei Mirina auch nochmal drüber geredet, da gibt es ja auch halt Satzungsänderungsanträge zum BPT. Halt so ein Problem halt, dass halt Piraten in einem LV halt Ordnungsmaßnahmen bekommen und dann austreten, anderen wieder eintreten und keiner weiß was davon und dann nimmt man halt Menschen auf, die halt vielleicht schon halt Parteiausschussverfahren bekommen haben, wie auch immer, und weiß es halt einfach nur nicht. Und da hatten wir auch einen Datenschutzbeauftragten mit dabei, weil es halt mit so Blacklisten auch halt ein bisschen schwierig ist. Und jetzt gibt es ja irgendwie halt den Antrag, dass halt der Bundesvorstand oder halt ein Beauftragter irgendwie halt dann über OMs informiert werden soll, auch auf Landes- und KV-Ebene, dass da halt sozusagen halt irgendwie jemand einen Überblick hat, keine Ahnung. Genau, das Inventar, die PIRO hat es ja auch nochmal rumgeschickt. Wir haben mit einem Wiki die Seite, auch nochmal die Bitte, die LGS ist da nicht gerade Vorbild im Moment, aber das sozusagen alle in ihren Kreisen da nochmal ein bisschen halt gucken, was dann Inventar da ist. Und es gibt halt das halt für die Web-Anwendung, aber ich habe keine Ahnung, wie da der Stand ist, das weiß halt leider nur der Michmo. Das kann ich kurz sagen, wenn ich das mal einwerfen darf. Die Mail ist mittlerweile 5, 6 oder mehr Wochen alt und es hat sich genau gar nichts getan und es hat noch nicht mal eine Antwort gegeben an den Autoren der Mail. Und das finde ich so generell nicht gut, wenn wir so umgehen mit Leuten. Aber das nur am Rande, weil das richtet sich eigentlich an Michmo und er ist gerade nicht da. Ja, müssen wir dann auf jeden Fall, wenn der Michmo denn da ist, mal drüber reden. Weil es auch mit so einer Webanwendung eigentlich auch viel schöner ist als mit dem Wiki. Genau, ich mach mal weiter. Bundesparteitag, der Anruf hat ja schon angefangen, auch schon was zu sagen. Also es gibt da neben der Bundesvorstandswahl auch halt ganz nette Anträge, sage ich mal so, und die halt auch ziemlich weitreichend sind, wie halt diese Finanzsachen. Aber halt auch durchaus, was Mitgliederverwaltung angeht, auch die OMs, Schiedsgerichtsordnung. Also es halt lohnt sich durchaus, da sich mal reinzulesen und vielleicht ebenfalls, wenn Fragen sind, auch durchaus auf der Sachsen-ML darüber zu diskutieren. Weil, ja, wie gesagt, es sind Anträge, die halt ein bisschen komplexer sind. Genau. Genau, CRM-Accounts habe ich auch nochmal jemanden, habe ich ja vorhin, war ich schon kurz Thema. An der einen Stelle hapert halt noch, alle anderen, die ich versuche nochmal persönlich anzuschreiben und sie einfach nochmal zu fragen, wie lange ihr Account noch gültig ist, weil das Antrag, Beantragen ja auch nochmal eine Weile gedauert hat, dass man schon mal guckt halt, wenn es halt nur noch irgendwie halt ein paar Tage sind, dass man halt schon vorzeitig sozusagen halt gucken kann, dass halt ein neuer Account oder eine Verlängerung beantragt wird. Jeder, wenn man sich einloggt, der sieht halt dann, der Account ist noch so und so viele Tage gültig. Genau, die SG-Mitgliederverwaltung hatte ich ja schon erzählt, da steht halt so ein bisschen drin, was halt denn so auch die Aufgaben, die sich gesetzt haben. Die Wiki-Seite gibt's auch schon, treffen sich auch einmal im Monat oder alle 2 Wochen, weiß ich jetzt gar nicht. Termin steht auch im Wiki mit drin. Genau, so viel im Prinzip halt erstmal so von Verwaltungsebene. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen mehr dabei und schaue, dass ich halt irgendwie halt auch versuche, da in regelmäßigen Abständen, wenn es was Neues gibt, dann auch halt davon zu erzählen. Genau, so viel von mir. Okay, danke. Ein Punkt noch, weil das gerade zu dem Thema ganz gut passt. Wie sieht es denn aus, wenn jemand austritt, der eine Beauftragung hat bei uns im Landesverband? Kriegt das überhaupt jetzt im Moment irgendjemand mit? Je nachdem, wie das mit dem Austritt behandelt wird? Nee, ne? Nee. Also das Ding ist halt, kommt darauf an, wie halt der Austritt sozusagen gemacht wird. Gibt da auch verschiedene Ebenen auf Bundesebene oder wie auch immer, aber das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Da muss ich mir selber eingestehen, nach sowas habe ich gar nicht geguckt, nach Beauftragungen. Aber wir hatten ja eigentlich, also die Beauftragten, die wir bei unserem Beschluss halt gemacht haben, die sind, glaube ich, alle noch Mitglied. Da gucke ich gleich nochmal kurz nach. Weil wir hatten ja mal alle Beauftragungen und sowas hatten wir ja alle mal. Da gab es ja auch halt einen kleinen Disput. Schieb's noch mal kurz auf, ich möchte einen kurzen geschlossenen Teil nachher und dann können wir darüber noch mal reden. Alles klar. So, ich habe jetzt inzwischen noch mal kurz mit Michmo telefoniert. Wir müssen noch was beschließen. Was denn? Die Kündigung der Landesgeschäftsstelle zum 31.12. Wenn ihr euch da einig seid, ihr wisst da mehr drüber als ich. Das Problem ist, ja, mich mal die letzte Woche mit dem irgendwie erstmal Kontakt mit dem Vermieter gekriegt und die wollten sich im Laufe der Woche nochmal unterhalten. Aber bis jetzt hat es nicht stattgefunden. Also Michmo hat ihn nicht erreicht die letzten Tage. Er versucht es morgen nochmal. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, ob dieser Wechsel dann einfach durch die Wand hindurch funktioniert oder ob man dann halt bis 31.12., sprich 1.1. uns generell was Neues suchen müssten. Naja, ich habe, also die Frage ist, müssen wir das heute zwingend machen oder hätten wir eventuell nochmal 14 Tage Zeit? Nee, das müssten wir heute machen, sonst kriegen wir das Ding erst am 31. März los. Wegen 6 Monate Kündigungsfrist. Genau. Gut, ich nehme an, von der Kündigung zurückzutreten sollte zur Not möglich sein. Insofern habe ich nichts dagegen, das heute abzustimmen. Marcel, wie siehst du das? Also, ja, ganz so gesagt, wenn wir den anderen Laden nehmen, der nebenan ist, brauchen wir sowieso einen neuen Vertrag. Damit müsste man theoretisch also sowieso den ersten kündigen, den anderen wieder neu machen. Das würde diese Kündigung hier nicht stören. Ja, nee, also dafür, also wir hatten ja eh schon halt gesagt, dass das alles ein bisschen zu teuer wird und eh Geld sparen. Und von daher auch voll dafür, dass wir das machen. Gut, dann sage ich halt auch dafür, dann ist das jetzt durch. In der Hoffnung, dass uns niemand dafür köpft. Nö, das glaube ich nicht. Also auch hier in Dresden haben wir auch schon drüber geredet, auch auf der Mitgliederversammlung und haben halt auch schon gesagt, dass wir eine günstigere Alternative brauchen und dass wir in diesem Jahr höchstwahrscheinlich halt Schluss machen und einfach halt nach was Günstigerem gucken müssen. Ja, eventuell ist es ja wirklich das so, dass es halt dann 2 Türen weiter klappt und das wäre ja sowieso halt sehr optimal. Schauen wir mal. Also eigentlich wissen sehr viele Menschen schon davon, dass genau dieser Schritt halt eh schon geplant war. Ja, ist mir ja jetzt auch kein neues Thema. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den öffentlichen Teil erstmal überstanden, abgehakt. Ich würde Marcel bitten, die Aufzeichnung auszumachen und dann in den anderen Raum zu wechseln, würde aber vorschlagen, dass wir eine ganz kurze Raucherpause machen. Ist das okay? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.